Wir schwenken die Fahne vom Raucherbalkon. Wir sind noch nicht tot. Ich habe ernsthaft gedacht so, das war's dann wohl. So was anfänglich vor 2 Jahren, glaube ich, losging, irgendwie ist ganz schön abgeflaut, oder? Ja, ich meine, zum größten Teil erstmal, die meisten haben mittlerweile ihren eigenen Podcast, ne? Und gerade jetzt zu der Zeit auch, ne? Das ist halt schönes Wetter draußen. Ja, wir haben eigentlich. Ja, wer einen eigenen Podcast hat, der hat sich natürlich verpflichtet, ne? Also wer hier aus dem Raucherbalkon entstanden ist, der hat natürlich Verpflichtung, ne? Ist ja so. Genau. Deswegen muss Girard heute die Stange halten. Ach ja, das mache ich doch gerne. Naja, ich habe die Tage schon mit Klaus gesprochen. Ich sage, eigentlich kann man dieses Projekt Raucherbalkon ja einstampfen, weil ich habe geguckt, letzte Aufnahme 28. April. Das ist schon lange her, das sind 1,5 Monate. Ja, ich meine, ist ja auch ein Community-Projekt. Ne? Ja, aber wo ist sie? Ja, die hat sich momentan verschoben irgendwie. Keine Ahnung, wo die alle sind. Das wäre ja schön, wenn wieder Community hier mal sich auf dem Balkon blinken lassen könnte, weil kurzweilig haben wir mal drüber nachgedacht, es steht ja noch die Night of the Pots an, das schmeißen wir mal kurz an. Am 22. Juli. Ja, aber irgendwie keiner dieser Leute, die dran teilnehmen, lassen sich auch hier irgendwie sehen. Aber gut, das war vorher, glaube ich, auch schon immer so. Das sind eh immer die üblichen Verdächtigen, aber irgendwie kommt gar keiner mehr. Aber zur Night of the Pots am 22. Juli sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Slots frei. Und die müssten irgendwie besetzt werden. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Das wäre natürlich toll, wenn da noch jemand kommen könnte und sich damit dem Projekt auseinandersetzt. Ich kann leider nicht. Ich bin das ist genau der Zeitpunkt, wo ich nämlich in Urlaub bin. Das wäre ich nämlich auch gerne. Ich muss gucken, wie das Netz ist. Zuhören werde ich auf jeden Fall. Bin mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Ja, ich bin auch ganz vorsichtig. Das ist mein Praktikumsmonat. Ich hoffe, ich kriege dieses Wochenende kein Praktikum reingewirkt, sonst. Ja, muss der Klaus unterstützt werden. Aber was viel wichtiger ist, wir haben um 10 Uhr Beginn eigentlich. Um 10.30 Uhr kommt Selbstzwiegespräche. Das ist der Volker, glaube ich, ne? Oh ja, genau. Volker mit dem Fabs zusammen macht er das, glaube ich, oder? Zwiegespräch. Wie wollen die ein Zwiegespräch in einer halben Stunde machen? Das ist ja unmöglich. Das geht ja gar nicht. Also wenn ich mir die letzte Folge angucke, ist das wirklich unmöglich, ja. Von dem wie lange gingen die? 2, 2,5, 3? Fast 3 Stunden waren das, glaube ich, was die da produziert haben. Da ging es ja um diese die besten Filme ever. Weißt du noch die ersten 3 Plätze aus dem Kopf? Nee, ne? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nur Volker seine ersten 3 Plätze, aber irgendwas mit Sci-Fi oder irgendwas mit Star Trek und sowas halt. Der ist halt ziemlich beschränkt, wie er selber sagt in seiner Filmauswahl. Ich wollte gerade sagen, also mit Volker diskutieren über Filme brauche ich nicht. Der ist ja Science-Fiction-Mann, Mensch durch und durch und Marvel-Freak und so, ja. Aber gut, wir wollen nicht auf Volker rumhauen. Wir finden es ja gut, dass Volker das Opening macht mit dem Fabs zusammen. Aber dann sind dazwischen 5 Plätze frei und dann würde der nächste Podcast erst um 13.30 Uhr starten. Und von 11 bis 13.30 Uhr ist nix. Wenn sich das da nicht zwischenfüllt, dann müssten wir mit Volker sprechen, ob er später anfangen könnte. Weil so, was ist denn das? Von 11 bis 13.30 Uhr, das sind ja mal 12, das sind 2,5 Stunden. Ja klar, können wir die mit dummen Gesülze füllen, das kriegen wir hin, aber es ist ja nicht Sinn und Zweck. Dann ist gleich zwischen 14 und 14.30 Uhr noch ein Platz frei und zwischen 21.30 Uhr und 22 Uhr ist auch noch ein Platz frei. Also ich hoffe, dass unsere Schattenredaktion nochmal dieses Etherpad oder Piratenpad verlinkt. Da kann sich dann der ein oder andere Podcaster gerne nochmal eintragen oder macht einfach Werbung, weil dann haben wir alle Spaß. Ja, ich habe es bis jetzt die letzten 2 Mal, wo es war, habe ich es eigentlich sehr genossen. Einmal habe ich das erst mitgemacht und dann auch zuzuhören, war immer sehr interessant. Ne, weil ich habe es jetzt wirklich bei jeder Night of the Pots habe ich das wirklich gehabt, dass ich immer wieder mal neue Podcasts entdeckt habe, die ich vorher noch nicht so wirklich auf dem Schirm hatte. Also, ja, reinhören lohnt sich und vor allen Dingen lohnt es sich auch mitzumachen. Also, was uns allen im Ohr ist, ich kann es leider nicht abspielen. Nein, das nicht. Aber siehst du, du weißt, wovon ich rede. Das wäre das Intro vom Nerd-Nerd-Nerd-Podcast, weil das hat es uns allen angetan. Und da kommen wir dann auch zum letzten Punkt nochmal für die Night of the Pods. Also liebe Night of the Pods Teilnehmer oder die ihr daran teilnehmen werdet, solltet ihr irgendwelche Audio-Files einschicken wollen, sprich, dass wir euer Intro abspielen sollen, das kriegen wir hin. Wir können euer Intro abspielen oder sonst irgendwelche Einspieler. Die müssen bis zum 8. Juli 2017 bei uns beim Raucherbalkon eingetroffen sein. Alles, was danach kommt, wird gnadenlos ignoriert. Weil das ist echt eine Heidenarbeit hier. Das macht Klaus und ich eigentlich alleine. Moderation, gut, beim letzten Mal haben wir ganz, ganz viel Unterstützung vom Christian, vom Wohnmobil-Podcast. Vom Wohnmobil. Ja, Wohnmobil ist da auch irgendwo drin, ne? Ganz viel Unterstützung gehabt und ja, und Gerard hat, glaube ich, auch so ein bisschen geholfen und die Leni, glaube ich, auch. Ihr habt die Leute irgendwie abgeholt und habt die Leute irgendwie, ich glaube, auf dem Flur beschimpft oder so. Und die nicht wollten, sind dann gleich wieder gegangen, ne? Genau. Versucht ein paar Probleme zu lösen, wenn auch jemand Probleme mit Teamspeak hatte. Da eigentlich immer irgendeiner oben auf dem Flur gewesen, hat die Jungs nochmal vorbereitet, die da waren, soweit man helfen konnte. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr Intros habt, die eingespielt werden müssen oder sonstige Audio-Files, bitte bis zum 8. Juli 2017 einschicken. Sofern ich da bin, also ich zitter da auch schon so ein bisschen, aber wenn, kann ich es nicht ändern, aber ich mache halt, das ist halt mein Praktikumsmonat. Ich habe 4 Wochen Urlaub und 4 Wochen gehen fürs Praktikum drauf und das ist gerade die Zeit, wo ich Rettungsdienst fahre. Und im schlimmsten Fall muss ich am 22. Juli Rettungsdienst fahren, dann kann ich auch nur mithören, aber ja, ist halt einfach so, shit happens, aber ansonsten, ja, Klaus ist eine Rampensau, der kriegt das nämlich auch hin. Das werde ich beobachten demnächst, nämlich ob Klaus eine Rampensau ist. Ich mache ja was ganz Verrücktes. Ich mache ja eigentlich genau das Verrückte, was du auch machst. Also du bist ja noch bekloppter. Du machst ja eine Podcast Meet Friends Besucher Tour durch Deutschland. Du besuchst ja wie viel Podcaster erzähl doch mal, wann fängt dein Urlaub an? Am 15. fängt das Ganze für mich an, oder nee, am 14. schon, am 14. Juli. Juli. Genau, das Wochenende werden wir mitnehmen und werden dann zum Bobson-Bob fahren. Der hat ja sein berüchtigtes Sommerfest, wo ich letztes Jahr ja auch war. Bin ich auch angemeldet, steht auch in der Schwebe. Also Bob, wenn du das hier hörst, im schlimmsten Fall kann ich nicht kommen, aber wenn ich Rettungsdienst fahren muss, aber egal. Also du fährst zuerst zu Bob, okay? Genau, von da aus ist dann geplant Richtung Obi und Palk vom Geo-Gedöns. Podcast? Das ist ja drüben, DDR. Das ist ja eine ganz andere Richtung. Du fährst ja einmal quer durch Deutschland. Du fährst ja von, was ist Bob wohnt NRW, ne? Bob wohnt Bielefelder Ecke. Cottbus da ganz hoch? Ja, okay. Das heißt, du fährst so Palk und Urbi. Okay, und dann? Dann werde ich die Rückreise an, was wir dann die Woche machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht findet sich noch der ein oder andere Podcaster, der da in der Ecke noch irgendwo ist. Ob wir dann nach Hamburg fahren oder nach Bremen in die Ecke, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall ist der nächste Eckpunkt, der vorgesehen ist, wäre dann das Megafon-Event mit vorigem Abstecher zu Björn. Okay, ja. Da werde ich dann auch den 21. und 22. verbringen. Und dann am Sonntag nochmal runter zu einem Keuner-Kollegen, der auch nicht weit von da weg wohnt, von Björn aus. Und von da aus geht's dann runter Richtung Klaus nach München. Björn, Keuner-Kollege. Ach, du besuchst Lars. Genau, richtig. Ich musste gerade überlegen, Stadthagen oder so ist das, ne? Genau, ja, wenn es sich einrichten lässt. Wenn die zwei dann am Sonntag Zeit haben, würde ich da gerne mal, weil so nah kommen wir dann selten wieder dran, ne? Ja. Kann man auch entspannter nach Hause oder entspannter die weiter antreten. Ich hoffe, du wirst dich melden, weil ich lieg auf dem Weg. Dazwischen? Naja gut, wenn du von Was ist das? Magdeburg, die Ecke, ist ja Mega, Megafon. Ah, das ist jetzt nur für Geocache interessant. Also dieses Megafon ist eine Geocaching-Veranstaltung an der Nord- und Südsee, so heißt das, glaube ich, ne? In Angern. Genau, in Angern. Bei Magdeburg. Ja, und dann, das ist doch A2, du fährst doch über A7 Richtung München, oder? A7, A9, oder? Ich denke mal, dass ich da fahren werde. Im Endeffekt fahre ich das, wo mein Navi sagt, weil ich kenne die ganzen Autobahnen nicht und mein Navi sagt, fahr links, fahr rechts, fahr geradeaus und das tue ich. Ist scheißegal. Ich bin, also ab dem 15., 16. fahre ich Rettungsdienst. Also wenn du sagst, du kommst mal rum, dann musst du mir nur den Tag nennen. Dann kann ich dir sagen, ich habe diesen Tag frei oder ich fahre gerade Rettungsdienst. Wenn ich frei habe, dann machen wir hier irgendwas. Wenn ich Rettungsdienst fahre, dann kommst du zu unserer Rettungswache. Dann kannst du dir mal angucken, wie Rettungssanitäter arbeiten. Oh ja. Ja. Nee, da schnacken wir auf jeden Fall nochmal. Ja, genau. Ja, aber auch das ist ja ein Ritt von Magdeburg zu Klaus runter und ja, und dann werden wir mal gucken, ne? Also dann sieht es so aus, dass wir dann über, wenn wir da fertig sind und dann langsam die Rückreise antreten, dass wir dann sagen, so über Augsburg, Stuttgart, Frankreich, Luxemburg, Belgien, Holland zurück nach hier. Ja, ich habe ja ein ähnliches Projekt vor, und zwar schon nächstes Wochenende. Ja, wie das so unter uns Podcastern so ist, wir kennen uns eigentlich nur übers Internet. Ich meine, gut, Gerard und ich, wir kennen uns. Gerard war schon ein paar Mal hier. Wir haben uns mal kennengelernt und ja, podcasten jetzt seit, oh Gott, wie lange? Anderthalb, 2 Jahre? Ja, 2 Jahre noch nicht ganz. Auch knapp anderthalb jetzt, ja. Tja, irgendwie machen wir auch alles richtig. Wir haben zu unserer aktuellen Folge von der Cash-Frequenz einen Kommentar gekriegt, da hatte ich so ein bisschen Pipi in den Augen, ne? Ja, den habe ich heute Morgen auch direkt gelesen. Ich so, oh, ich war sehr überrascht. Ich weiß nicht, also hast du ihn freigeschaltet? Ich weiß gar nicht. Ja, ich habe ihn direkt freigeschaltet. Ich habe das gelesen, ich dachte so, wow. Ich dachte so, die Geocaching-Podcasts, die diversen, die es gibt, die kennt man, aber das war halt ein Hörer, der hat ihn entdeckt. Also ich mache die Erfahrung ja immer mit Klaus, was den Face of Death Podcast betrifft. Und ja, jetzt kommen wir nämlich zu der Aktion, was ich eigentlich vorhabe. Ich mache nämlich nächste Woche was völlig Beklopptes. Klaus wird, der schneidet ja die Folge hier und schreibt eventuell die Shownotes, was wir ihm zurufen. Und der wird jetzt schmunzeln. Ich habe ihm doofe Fragen gestellt über Telegram. Und man muss natürlich auch doofe Fragen so stellen, dass der nicht merkt, was man will. Ich habe ihm dann, ich weiß nicht, also jeder weiß ja, Klaus ist Musiker, der eine oder andere, der hier schon mal auf dem Raucherbalkon war, wenn wir keine Aufnahme gemacht haben, der hat auch schon das ein oder andere Musikstück auf seiner Ukulele oder Gitarre gehört. Ja, und Klaus spielt in einer Blues Brothers Coverband, die auch eine Homepage haben. Oh, korrigiere mich. Findet ihr in den Shownotes www.soul-man.de und die kamen halt Blues Brothers Songs und halt ja so alte Songs aus der Zeit und ja, das ist halt eine komplette Band, die, das weißt du glaube ich auch, die besteht komplett aus der alles Arbeitskollegen, ne? Soweit ich das mitgekriegt habe, alles Arbeitskollegen von Klaus, ja. Ganz genau. Der ein oder andere Arbeitskollege, den habt ihr schon mal beim Podcast Versuchslabor gehört. Das ist, glaube ich, der Bassist. Das ist dann immer, wenn Klaus und der Bassist keinen Bock zum Arbeiten haben, dann saufen die immer irgendwo im Biergarten, ne? Und ich habe, das ist dieser Bassist, ich lerne ihn ja kennen. Das ist so ein Typ, der müsste einen Personal-Podcast machen. Das schreit quasi schon danach. Nee, und auf jeden Fall, die haben nächste Woche bei München ein Konzert. Ich weiß nicht, es heißt glaube ich Moos Inning oder so. Ich weiß nicht. Also da kriegt man glaube ich Mondwasser zu trinken oder so, keine Ahnung. Mondwasser. Also ganz in der Nähe ist die Therme, die Erdinger Therme. Das ist immer da, wo die ganzen Norddeutschen hinfahren, sagt Klaus. Die stehen dann immer den Bayern im Wege, weil ich weiß, ganz viele Leute fahren nach Erding in die Therme. Die muss unwahrscheinlich schön sein. Guckt in die Shownotes, da gibt's einen Link zu den zur Therme nach Erding. Und Klaus mal richtig Arbeit hier verbratzen, richtig hier so bam bam. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich Klaus so hintenrum ausgefragt, ja, wann ihr tretet hier auf und wie läuft das da so? Ist man dann schon eher da? Weil ich wollte wissen, sind die schon früher da? Weil ab 13, 14 Uhr geht das da los. Dann habe ich gedacht, naja, ich hatte auch schon geguckt, ein Hotel wäre 236 Meter Fußweg gewesen. Klaus hätte von mir die ganze Woche immer nur die Zahl 236 gekriegt. Der hat immer nur 236 von mir gekriegt. So war mein Plan. Und dann habe ich überlegt, nee, das ist eigentlich scheiße. Weil ich weiß, Klaus ist ein viel beschäftigter Mensch. Und ja, vielleicht kommt auch irgendwas dazwischen. Ich meine, gut, ich hab rausbekommen, dass nur die mittlere Tochter zu Hause ist, Frau und die kleinste, das ist die Hanna, die sind irgendwie nicht da. Und ich habe versucht rauszukriegen, wann Klaus das Haus verlässt. Ging nicht so richtig wirklich. Und dann habe ich dann irgendwann gesagt, so scheißegal, ich sag ihm das jetzt, ich hol dich ab. Hä? Ich sag ja, irgendwie, keine Ahnung. Oder ich muss bei dir pennen oder so. Und ja, völlig überrascht. Und ja, auf jeden Fall haben wir es jetzt so geplant, dass ich morgens, ich denke mal zwischen 5 und 7 Uhr am Samstag bei Klaus aufschlage. Ich schaffe es leider nicht, bis dahin noch ein Geocaching-Event einzurechnen. Da gibt es die 2-Wochen-Frist, ja. Genau. Gut, dass du mich nochmal dran erinnerst. Sonst würden morgens um 6 noch ein paar Geocacher bei Klaus vor der Tür stehen. Ja, und dann Klaus hat mir zugesagt, ab 7 Uhr morgens kann man schon Bier trinken da unten. Das geht. Das heißt, um 7 Uhr werden wir das erste Augustiner machen. Das werden wir natürlich auch vertwittern. Ja, und der Plan ist dann, dass wir dann halt irgendwann mit dem berühmten Bus und dieser berühmten S-Bahn S7, die ja von diesem Brötchen Verkaufsstand da im Münchner Bahnhof blockiert wird, wie heißen sie? Meier, Müller? Ich weiß es gar nicht. Weißt du es? Nee, ich komme auch nicht mehr drauf. Ich könnte jetzt... Ja, auf jeden Fall ist, also wer es nicht weiß, wer den das Podcast Versuchslabor nicht hört, du korrigierst mich. Klaus fährt ja immer... mit der S-Bahn, das ist die S7. Ja, sagen wir mal so, er versucht es zumindest. Ja, das ist die S7. Die fährt von München Hauptbahnhof nach Wolfratshausen. Und in Wolfratshausen fährt dann noch irgendwie ein Bus nach Geretsried zu Klaus. So, aber grundsätzlich, wenn wir Klaus am Donnerstagabend als Muggel für den Geocaching-Podcast der Cache-Frequenz brauchen, hat die S7 ein Problem. Und dieses Problem ist dem wohl geschuldet, dass dort wohl ein Brötchenstand im Münchner Hauptbahnhof ist, der dann Brötchen verkauft und irgendwie es ist wohl so simuliert, dass die Bahn nicht fahren kann. So habe ich das verstanden, oder? Ja, bevor der auf seinem Brötchen sitzen bleibt, ist halt eine gute, echt extrem geile Marketingstrategie, muss ich sagen. Das schmeiße ich mal eben unbeaufsichtigten Koffer auf eine Bahn und ja. Ja. Ah, ich lese gerade in meinem Telegram Müllerbrot, so heißt das Dings. Also wenn ihr mal in München bei Hauptbahnhof seid, grüßt Müllerbrot vom Raucherbalkon und vom Podcast Versuchslabor. Sie sollen doch bitte die S7 in Ruhe lassen. Sie können ja die S8 oder die S9 oder was weiß ich blockieren, aber Donnerstags S7 geht nicht. Funktioniert so nicht. Nee, aber erstaunlich, dass das meistens nur Donnerstags ist, ne? Nee, ich sag mal, echt eine Verschwörung. Ich glaub's nicht, also ich gehe mal davon aus, dass es auch an anderen Tagen, aber Donnerstag ist halt der Tag, wo Klaus weiß, er hat Stress. Ja, okay. Was mich aber immer wundert, manchmal ist er so kurz vor 7 da, hechelt noch, holt noch Luft so und gestern war er schon, Donnerstag war es halb 6 irgendwie so, ich dachte so irgendwie so, ich höre Stimmen, brauche ich einen Arzt? Klaus, was ist los? Ja, das ist das Leben, was man so als ITler hat, ne? Mal früher, mal später. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe Klaus natürlich drauf vorbereitet. Ich sag Klaus, ich komme runter. Ach du Scheiße, ich muss aufräumen. Ich muss das dreckige Geschirr wegpacken. Also diesen ganzen Mist halt, das, was man sonst auch nicht zu Hause macht. Ne? Ich muss die Betten machen. Genau. Ich muss den Hof fegen. Ich muss die Straße fegen. Ach, Fenster putzen muss ich auch noch. Und Betten machen und diesen ganzen Mist, ne? Da kommt ein fremder Mensch. Nein, Klaus, lass deine Bude so, wie sie ist. Ist mir scheißegal. Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, aber so genau so mache ich halt auch. Wenn sich hier Besuch ankündigt, dann bin ich auch einer der Ersten, der so, oh, das muss noch und dieses muss noch. Ja, das ist doch aber auch völliger Schwachsinn. Ich finde das immer so, ich finde das immer so geil, das kennst du auch, ne? Geburtstag. Oma kommt, Mama kommt, Schwiegermama kommt. Da wird dieses verkackte Rotzgeschirr, wo kein Kaffee reinpasst, aus dem Schrank geholt und wird auf den Tisch gestellt. Weißt du, diese Ming-Dynastie, weißt du, dieses Kaffeeservie auf den Tisch gestellt, was pottenhässlich ist, stellst du da auf den Tisch und jeder denkt sich eigentlich, Alter, stell mir einfach so einen Kuchenteller und einen Pott Kaffee. So ist ja, es doch, oder? Würde eigentlich reichen, ja. Ja, und deswegen sage ich immer, lasst eure Bude so, wie es ist oder so. Scheißegal. Ich werde abends wahrscheinlich ein bisschen einen Tee haben. Ich habe mich absichern lassen. Die trinken keinen Schnaps, weil ich fahre nämlich so 5,5 Stunden samstags hin und sonntags wieder zurück. Ich fahre nur hin, damit ich den ganzen Tag mit Klaus und seinen schwarzen Männern verbringen kann. Abends schön Mucke hören kann von denen. Abends noch mit denen einen trinken kann. Dann mit Klaus nach Hause fahre, vielleicht noch ein Stündchen Bierchen trinke. Dann 3-4 Stunden penne und dann sage ich zu Klaus so, komm, schmeiß die, ach nee, Pommesmaschine ist kaputt, ne? Ist kaputt. Hauen eine Pfanne, schönes Rührei mit Speck. Klaus, Rührei mit Speck, das braucht man nach einer Augustinerkur. Ja, und dann fahre ich nachmittags so 2-3 wieder nach Hause, 5-6 Stunden, dann bin ich abends um 8-9 zu Hause, komme nach Hause, sag zu meiner Frau, hallo, da bin ich wieder, lege ich mich ins Bett und gehe Montag wieder arbeiten. Völlig bekloppt, aber ja, ich wäre sogar eben gern mitgekommen, aber ich ja, ich weiß, wir hatten ja einen ganz bescheuerten Plan. Wir hatten ja den Plan, wir sagen gar nichts. Wir stehen einfach mit dem Wohnmobil von Gerarda irgendwann und sagen zu Klaus, wo ist das Bier? Wo ist das Bier? Die Steckdose für mein Wohnmobil, mehr brauche ich nicht. So ist der Plan. Also ich könnte jetzt ja mal einfach mal sagen, ich würde ja auch gerne mal den Frank kennenlernen vom Klaus, der hört ja wahrscheinlich den Raucherbalkon bis dahin. Frank, Köln-München, weißt du, 1,5 Stunden, das schaffst du. War sehr sportlich. Ich habe ja bis Frank schon 1,5 Stunden. Nee, aber das wäre doch cool. Frank, komm doch einfach hin und sag nicht wieder, irgendein Brecken hat Geburtstag oder meine Tante kriegt einen neuen Gartenstuhl, wir müssen feiern. Nee, Frank, Hatti kommt nach München, der fährt fast 600 Kilometer, nur um deinen Bruder zu sehen. Und dann kannst du dich auch gefälligst mal bitteschön nach Mosingen, Klaus verlinkt das mal, wo das Konzert ist von den Soulmen, da wo es Mondwasser zu trinken gibt. Finde ich cool, Mondwasser. Ich weiß gar nicht, wo ich das gehört. In irgendeinem Podcast habe ich Mondwasser gehört. Fand ich gut. ja. Auf jeden Fall, so ist mein Plan. Und das ist natürlich auch der Aufruf an alle Podcast-Fans von den Hörspitzen, vom Podcast-Versuchslabor, vom Raucherbalkon und ganz wichtig von Face of Death Podcast, vom Podcast von mir und Klaus. Wir werden einen kurzen Zwischenstopp auf dem Münchner Hauptbahnhof machen. Uhrzeit gibt's dann nur via Twitter. Vielleicht haben wir dann eine halbe Stunde Aufenthalt und dann geht's gleich weiter Richtung Eventort. Ansonsten, ja, gibt's so eine Art Hörertreffen, auch Cash-Frequenz, wegen mir. Wenn es Geocacher gibt, die meinen, das ist ein Country-Festival, das heißt Hautnah-Festival. Ich weiß nicht, ob da nur so Country-Musik läuft, also ob da nur hier, ich weiß nicht, ich kenne gar keine Country-Songs. Doch, Country Roads, ne? Das ist ein Country-Song, oder? Country Roads kenne ich, genau. Ansonsten habe ich mit Country-Sound auch echt schwer. Ist ja egal. Ich gehe da hin, um einen zu trinken und um Leute zu treffen. Also wenn irgendein Podcaster meint, ich interessiere mich für irgendeinen Podcast von Klaus, vom Hatti oder keine Ahnung von irgendwas, kommt da nach Moos-Inning, ich weiß es nicht, wie man sich ausspricht, Link findet ihr in den Shownotes und folgt uns bei Twitter, Raucherbalkon, Hörspitzen, Podcast-Versuchslabor, Gerards Welt könnt ihr auch folgen, der retweetet eh immer alles. Also das liegt aber auch einfach daran, dass der Geld dafür kriegt. Genau. Ich hätte so langsam bin ich auf dem Motto, ich habe Twitter verstanden, man soll retweeten und nicht nur liken. Liken ist schön, da weißt du, die Leute finden das gut. Also ich kann das immer mal sagen, also gut, das ist jetzt ein bisschen Self-Plugging, also ich kann das ja mal sagen, also der Podcast, den ich mit Klaus betreibe, der Face of Death Podcast, der mittlerweile auch beim Internetradio läuft, samstagabends ab 22 Uhr auf isn.fm, glaube ich, oder so, gibt es dann die Folgen immer von 1 angefangen. Jetzt sind wir schon mal in der 4., 5. Woche. Nee, aber hast recht. Also retweeten ist immer wichtig. Und wir haben also, wenn man die Podcast-Bubble nimmt von der Pod-WG, und dann die Podcast-Bubble vom Face of Death Podcast nimmt, wir haben also ganz, ganz viele Leute, die wir überhaupt nicht kennen und wir wissen gar nicht, wie die auf uns aufmerksam gekommen sind. Wir haben Lehrer, die uns hören, wir haben Ärzte, die uns hören, wir haben Kripo-Beamte, wir haben Gerichtsmediziner. Auch die nutzen Twitter und das ist der Hammer, wenn wir eine neue Folge rausgehauen haben oder so. Wir haben so zwischen 10 und 15 Retweets. Das finde ich schon der Hammer. Also das haben wir ja noch nicht mal bei der Cache-Frequenz, also bei unserem Geocaching-Podcast. Ja, Geocaching-Podcast, glaube ich, ist auch eine kleinere Szene, die das beschäftigt. Ja, wie gesagt, das finde ich total geil und deswegen retweete ich auch immer alles. Wenn irgendeiner einen Tweet raushaut, also einen Podcast, den ich wirklich gut finde, ich meine, wenn ich jetzt nicht irgendwen retweete, das macht nichts. Entweder vergesse ich es auch oder ich halte es nicht für notwendig. Weil, ja, da habe ich auch teilweise auch. Dafür ist dieses Social Media mir aber auch teilweise einfach zu schnell, ne? Um wirklich alles mitzukriegen, die Timeline, die rutscht so schnell nach unten alles wieder. Ja, man muss auch im Klaren sein. Also wenn wir, also ich meine, Klaus mit seinem Podcast Versuchslabor, du mit deinem Gerards Welt, ich mit meinen Hörspitzen. Also wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr kleinen Hörerkreis, behaupte ich einfach mal. Wir Podcaster aus dieser kleinen Podcast-Bubble hören es wahrscheinlich selber irgendwie. Wenn der ein oder andere noch einen Kumpel hat, der hört jetzt, oder Planet Kai oder Bob's vom Bob oder was weiß ich, ne? Dann hört man mal irgendwann, dann hören die da vielleicht mal rein. Dann kriegst du vielleicht mal im Jahr noch so 5, 6 Hörer dazu, behaupte ich mal. Ist mir auch egal. Ich mache das also mit meinem privaten Podcast. Ich glaube, das spreche ich auch für dich. Ich mache das einfach aus Jux und Dollerei. Ja, genau. Ich habe ehrlich gesagt noch nie nachgeguckt, wie oft so eine Folge runtergeladen wird oder wie der Traffic ist oder sowas. Ich weiß auch nicht mal, wie das geht. Das kontrolliere ich bei meinen Hörspitzen auch nicht. Beim Raucherbalkon gucke ich auch nicht nach und bei der Cache-Frequenz gucke ich schon nach. Das ist okay, das ist schon im vierstelligen Bereich, im mehrfachen vierstelligen Bereich, das kann man sagen. Und ja, und beim Face of Death Podcast geht es auch also in den ersten vierstelligen Bereich, das sind 1000, ne? Darf ich kurz überlegen? Ja. Ja, ja. Und die allererste Folge vom Face of Death Podcast, das war Boy in the Box, die hat jetzt die Woche über 2000 Downloads seit einem Jahr. Also, das finde ich schon ziemlich geil, weil dieser Podcast, das war einfach, wie gesagt, nur so eine Rotz-Idee von mir. Ich habe halt irgendwie Huxilla gehört und die hatten gerade irgendwie einen Fall von irgendeinem so Mädel, was irgendwo oben, du hörst auch Huxilla, ne? Ja, wenn dann da nochmal ab und zu mal was kommt. Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist da ja tote Hose, da kommt ja gar nichts mehr und lass es der dritte oder vierte Podcast gewesen sein. Das war dieses Mädel, was da irgendwie tot in diesem Wassercontainer war. Ah, genau. Und das fand ich so geil, da habe ich gesagt, gibt's eigentlich einen Podcast, die nur über mysteriöse Mordfälle reden? Und nein. Gut, mittlerweile gibt's noch True Crime Germany, die reden über deutsche Kriminalfälle, aber nicht nur über Morde. Ja, und ich bin dann halt einfach ein Mensch, ich muss sowas selber machen. Und wie damals mein erster Geocaching-Podcast, der ja Cache-Podcast eingeschlafen ist, ja, da habe ich dann halt einfach gesagt, Gerard, ich habe dich einfach gesehen, du bist ein cooler Typ, du musst jetzt diesen Scheiß machen. Aber mal ganz ehrlich, hätte ich dich nicht angesprochen, wir beide machen einen Podcast zusammen, dann würde es wahrscheinlich vielleicht gar nicht die Cache-Frequenz geben und es würde wahrscheinlich auch gar nicht Gerards Welt geben. Nö, wahrscheinlich eher nicht. Nö, überhaupt nicht, mit Sicherheit nicht mehr. Nö, dann wäre ich immer noch Zuhörer. Ja, genau. Und deswegen, also ich finde das dann schon erstaunlich, dass du da wirklich, wenn du so einen Podcast hast und wenn du dann halt in diese Downloadzahlen kommst oder so, ja, das ist jetzt Self-Plugging und Eigenwerbung oder so. Aber ich finde es halt einfach schön. Und wir sind ja vom Thema gekommen mit diesen Retweets und so. Und durch diese ganzen Retweets oder so, kriegst du natürlich auch neue Follower und so und dementsprechend neue Hörer und dementsprechend auch durch die Hörerzahlen. Bei meinem Personal Podcast ist mir das egal. Beim Face of Death Podcast, da gucke ich schon mal genauer hin. Gut, wir machen es nach wie vor freiwillig, weil es uns einfach Spaß macht. Wir verdienen kein Geld damit. Ja, wir haben mal Tassen gemacht, die wir verlost haben, aber auch da, wir haben keine verkauft oder so. Also wenn wir irgendwie was machen oder so, vielleicht machen wir auch mal Raucherbalkontassen oder so, hauen wir Raucherbalkontassen raus. Ich sponsor die auch, gar kein Problem. Einfach, weil es Spaß macht. Aber dazu müssen wir jetzt einfach den Raucherbalkon ein bisschen ankurbeln und ich weiß, ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit mit Gerard zu brabbeln und so lange will ich das durchziehen. Und jetzt will ich nämlich das Thema mal ansprechen, warum ich eigentlich überhaupt das aufnehmen wollte, weil ich das super interessant fand. Deine Frau hat Geburtstag. Genau, die wird nächste Woche 35 Jahre alt. Okay. Oh, warte, ich nehme es ganz schnell wieder zurück. 34. Okay, also, liebe Frau Sassé, wir freuen uns, nächste Woche zu deinem 24. Geburtstag gratulieren zu können. Nein, was ich total lustig finde, ihr macht gerade Probeessen. Das musst du mir jetzt mal erklären. Was sind denn Probeessen zu einem 34. Geburtstag? Ja, so ganz ehrlich verstehen kann ich das auch nicht. Aber meine Frau meinte halt, wir könnten ja mal versuchen, wie es aussieht. Was machen wir denn überhaupt? Wir hatten zuerst überlegt, machen wir Grillen? Nee, bei Grillen hast du wirklich immer das Problem, dann ist meine Frau oder ich, du hast nichts von der Fete, ne, weil wir immer am Grill stehen müssen. Wollen wir nicht. Also haben wir uns überlegt, machen wir Fingerfood. So, und dann haben wir jetzt gestern schon mal angefangen, so ein bisschen so mal rumzublättern, was man so machen kann. So kleine Tortillas selber und Wraps und auch keine Ahnung, irgendwas mit Schafskäse und verschiedene Salate, so im Kleinformat erstmal gemacht, um zu probieren, ob es schmeckt oder nicht. Und jetzt sind wir momentan auf einem guten Weg. Ich denke mal, dass die Hälfte vom Buffet haben wir schon fertig. Also zumindest wissen wir schon die Hälfte, was wir machen. Die andere Hälfte bleibt noch Überraschung. Das ist nächste Woche Samstag, richtig? Genau, nächste Woche Samstag. Jetzt hilf mir mal. Ich meine, es ist ja noch nicht mal ein runder Geburtstag. Also feiert man im Hause Sassé immer so? Im Hause Sassé feiert man eigentlich alles, was es zu feiern gibt. Es ist egal. Man findet immer einen Grund. Gérard hat sich einen neuen Gartenstuhl gekauft. Fete. So ungefähr, ja. Terrasseneinweihungen. Also, nee, das, ja, was heißt groß feiern? Also, ich sag mal, wenn wir unseren engsten Bekanntenkreis, sage ich mal, einbeziehen, bist du immer noch bei 20, 25 Personen. Ne? Da kommt aber auch ziemlich viel rein. Wenn ich Geburtstag feiere, hast du meine Dartmannschaft. Und die Dartmannschaft von meiner Frau kommt auch noch dazu. Ne, dann bist du schon mal locker bei 8 bis 10 Mann. So, dann kommt noch Familie, ne, und andere Freunde, die man auch noch hat. Deine Frau kann so froh sein, dass ich am 24. leider einen dringenden Termin habe. Ich hätte einfach vor der Tür gestanden und habe gesagt: So, hier, ich habe groß Werbung gemacht für deine Fete. Ich hätte jetzt gerne Tortillas oder so. Ja, das wäre noch nicht mal ein Problem. Das ist immer das Schöne, hier ist eigentlich immer jeder herzlich willkommen. Ganz ehrlich, sowas darf auch kein Problem sein. Wenn einer da vor der Tür steht, den man sowieso immer gerne sieht und also, oh, Eigenlob stinkt. Den schmeißt man nicht raus. Ja, Hatti, schön, dass du da bist, aber sorry, Terrasse ist voll, Grill ist leer, Bier ist alle. Wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag zur Cash-Frequenz. Mach's gut. Ja, Tschüss, genau. Gerard. Tschüss, fahr wieder nach Hause. Ja, aber du hörst ja meinen Podcast. Du hättest dir ja das schöne Buch kaufen können. Jetzt Achtung, Klaus, bitte googeln. Auf die Hand, Fingerfood, sehr geil. Das ist richtig gut. Auf die Hand. Habe ich gehört bei Vrindt, Holgi Klein und Tobi Bayer machen einen Realitätsabgleich. Wobei ich gerade am Überlegen bin, wenn der Raucherbalkon stirbt, dann werde ich mit Girard einen neuen Podcast aufsetzen. Dann werden wir beide unsere Realitäten doch mal abgleichen. Ich bin in der Realität gar nicht mehr vorhanden, glaube ich. Ja, Aber also habe ich auch noch nie gehört. du hast den Realität, wenn du diesen Nee. Realitätsabgleich hörst also Vrindt, der hat ja mehrere Sparten, der macht ja Wein, Fotografie. Ja. Und wenn du das hörst und wirst an meine Worte denken, wirst du sagen, ja, da habe ich Bock drauf. Einfach nur mal quatschen, so, was ist so passiert. Ich habe mich mal wieder über einen Busfahrer aufgeregt oder über meinen Nachbarn, der morgens um 7 Uhr Rasen mäht und nachmittags um 14 Uhr springen die Kinder in den Pool rein. Das geht mir völlig auf den Senkel. So ein Quatsch wird da beredet. Bin Dann ich wirst du dein sagen, Nachbar? hä? Bin ich dein Nachbar? Wieso? Das könnte ja bei mir auch passieren. Nee, nicht um Ich 7 Uhr rede ja, morgens. ich rede jetzt von deinen Nachbarn. Nee, meine Nachbarn, bei uns gibt's keinen Rasen. Bei Ach uns, oh so. Gott, Alter, nee, und nee, ich sag nicht, wie sie aussieht. Das wäre, oh, boah. Horizontal benachteiligte Person rennt gerade vor meinem Fenster lang. Ah, okay. Ja, entschuldige. Ja, also Klaus, also fleißig schreiben auf die Hand, Fingerfood und Realitätsabgleich demnächst. Obwohl, wir müssten noch den Dings, obwohl, da musst du eigentlich einen Personal-Podcast machen, der Frank Backhaus, ne? Da schreien sie ja alle nach, ne? Ja, ich denke mir, dass der wird da relativ gut zu passen zu der Podcaster-Szene. Ja, das heißt also, ihr habt nächste Woche Big Fete. Hört deine Frau Podcasts? Nein. Was schenkst Keine du einzigen. Was schenkst du deiner Frau zum 34.? Ja, nicht, sie hat doch mich. Die Antwort war richtig. Ist das nicht geschenkt genug für ihr ganzes Leben lang? Jetzt pass auf. deine Frau wird 34, das heißt, wann ist sie geboren? Muss mich, glaube ich, echt revidieren. Wir haben 17, ne? Ah, oh Gott. Manchmal, ich bin 84, die ist 82. Nee, dann wird sie doch 35. Pass auf, wir machen das so. Wir machen das so. Ich muss gerade mal Bier nachschenken und du wirst jetzt für deine Frau, für die YouTube-Playliste, für den Raucherbalkon dir ein Lied wünschen, auch wenn sie den Podcast nicht hört. Aber was ist das absolute Lieblingslied deiner Frau? Das wirst du dir jetzt bitte für die Raucherbalkon-Folge wünschen. Ist es Helene Fischer? Ist die Aufnahme sofort zu Ende? Absolute Lieblingslied meiner Frau. Oder was hört sie, oder was hört sie gerne? Soll ich jetzt wirklich Helene Fischer sagen? Nee, ne? Nein. Also die hat ja wohl auch Geschmack, oder? Ja, so ein bisschen alles, was von den Charts halt kommt. Aber ich kenne mich da halt gar nicht mit aus. Oh, alte Sachen gar nicht? Nö, nicht so sehr. Die ist halt ziemlich gemischt. Die hat nicht so eine bestimmte Musikrichtung. Die hört eigentlich so gut es geht alles querbeet, aber zum größten wirklich nur so die neuen Charts runter und hoch. Aber da in der Szene kenne ich mich halt gar nicht aus, was so mit diesen Charts da momentan so. Ja, pass auf, ich bin da auch nicht voll im Bilde drin. Pass auf, wollen wir uns einigen? Wir haben ja vorhin von Country-Musik gesprochen und haben von Country Roads gesprochen. Wir machen jetzt mal kurz eine kleine Ich-hole-Bier-Pause und ihr hört euch in der Zeit John Denver Country Roads an. Hä? Ist das ein Vorschlag? Ja, das ist doch schon mal was. Okay. Dann hören wir uns gleich wieder und ihr hört den Jingle, den Klaus jetzt reinschneidet. Bis gleich. Tschüss. Lalalalalala. Der wilde Westen fängt gleich hinter Hamburg an. In einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn. Ja, beim Benjo, wie ging das nochmal? Ach, keine Ahnung. Ist man gut gelaunt. Kleine Country-Band, die heute jeder kennt, sie hat's nicht immer leicht gehabt. Ein Jetzer sagte mal, das ist mir zu banal, es gibt doch keine Cowboys hier. West Virginia, West Virginia. Ja, West Virginia. Ja, gut, man hätte jetzt auch sagen West Vagina. Alles klar. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind wieder da. John Denver, Country Roads, weil Girard nicht weiß, was seine Frau hört. Das heißt, die hört nur die absoluten Brüller, die gerade in den Charts sind von Lady Gugu und genau, von Lady Gugu, genau. Lady Gugu und Romina Williams. War das nicht eine Tennisspielerin? Romina Williams? Ah ne, da war Serena Williams. Ne? Ja, wer kennt sie nicht? Die bekannte Tennisspielerin Romina Williams. Wir kennen sie alle. Ja, wunderbar. Was trinkst du eigentlich? Also ich trinke auf den Samstagnachmittag um 16.45 Uhr einen Augustiner. Ich würde auch gerne ein Bier trinken. Ich muss mich über ein Wasser halten, weil ich gleich noch zum Ligaspiel muss. Liga? Ach, du spielst ja Dart. Mhm. Und da ich noch nicht weiß, ob ich jetzt mit Fahren dran bin oder nicht, okay, habe ich mich noch zurückgehalten. Macht ihr da so eine halbe Stunde vor Fahrtbeginn so einen Doodle-Kalender auf und wer als erstes postet, der braucht nicht fahren oder wie läuft das? Ja, das ist momentan ein bisschen schwierig, ob wir mit eigenen Privatautos fahren. Ich weiß nicht, ob wir mit den Polen, die bei uns noch in Mannschaft spielen, ob wir den großen Wagen haben können. Den fahre ich dann, weil den kein anderer fahren kann. Die haben dann so einen Siebensitzer, sag ich mal. Was, der große Pole? Ja, groß ist der Pole auch, ja. Wie viele Leute seid ihr? Insgesamt also, sind wir 8. Ja, es gibt doch kein, also du hast doch kein Auto, wo du 8 Leute reinkriegst. Nö, habe ich auch nicht. Aber wir sind ja lieber mit 8 Mann da. Also das ist wirklich, wir haben normalerweise sind wir mit 4-5 Mann in einem Auto drin. Einer kommt, der wohnt aber eine ganz andere Richtung wie wir, das heißt, den müssen wir auch nicht abholen. Und wenn wir Auswärtsspiele fahren, kriegen wir normalerweise den Siebensitzer von unserem türkischen Mitspieler. Pole, Türke und Iran. Ach, nee, ja, türkischer Mitspieler, polnischer Mitspieler, ach Gott. Ja, also ihr habt also ein Pole und 7 Deutsche? Genau. Okay. Alles klar. Nö, aber ruft doch einfach Klaus an, der hat doch so eine schöne Kokosnuss, da kann er ein paar Würfel reinpacken, dann könnte er auswürfeln, wer fährt das diesmal? Ja, das ist ja das Problem, es sind ja nur 2 Leute, die immer fahren, das bin ich und mein Kollege, der bei mir aus dem Dorf kommt. Entweder hat der Rest keinen Führerschein, die sind zu faul zum Fahren. Du sagst mir jetzt immer Ligaspiel, also wie viele Vereine, sagt man Vereine bei euch? Ja, ganze Mannschaften, Vereine. Ja. Oder wie viele Mannschaften sind denn in dieser Liga? Wenn ich die komplette Liga nehme, dann liegen wir bei, ich glaube, knapp zwischen 400 und 500 Mannschaften. Nee, aber kannst du mir denn erzählen, dass du in einem Jahr Jahr 500 Spiele machst? Das kannst du mir ja erzählen. Nein. Du hast... die gesamte Liga ist nochmal aufgeteilt in eigene Klassen. So wie bei der Bundesliga. So erste, zweite, dritte, vierte und so weiter. Und da spielt ihr in einer Klasse? Genau. Wir spielen momentan zweite Bundesliga. Und da haben wir 7 Mannschaften. Aber selbst diese zweite Bundesliga ist nochmal aufgeteilt in 4 Gruppen. Also 4 Gruppen, 8 Mannschaften. Also worauf ich hinaus will ist, du hast also 7 oder 6 Ligaspiele im Jahr. Richtig? Genau, zwischen 6 und 7. Das wollte ich ja wissen. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, die sind doch deutschlandweit verteilt? Ja, nein, bei uns nicht. Du hast, wir haben bei uns hier im Kreis Aachen, heißt das Grenzlandliga. So, wenn du jetzt Richtung Gladbach fährst, dann ist es die Esser Bulls Liga. Es gibt auch noch verschiedene Einzelligen, weißt du, wie DFB, DFL, hast du nicht gesehen, ist jeder sein einzelner Verband. Ja, aber wenn ich jetzt höre, ihr spielt zweite Liga, die gilt doch nicht einfach nur für den Raum Gangelt. In der Grenzlandliga schon. Ja, meine Frage war, oder worauf ich eigentlich hinaus wollte, ihr fahrt jetzt mal eben nicht nach Bremen oder nach Hamburg. Nein, da sind andere, das ist eine andere Liga-Zugehörigkeit dann. Die haben das gleiche nochmal so aufgeteilt wie wir auch, halt, ist ein anderer Verband, der da oben zuständig ist. Das Einzige, okay, wo es deutschlandweit verteilt ist, wenn du Bundesliga spielst, dann bist du wirklich kreuz und quer am Fahren. Okay. Weil da ist dann, das ist nur ein einzelner Verband. Diese ganzen Unterligen, die teilen sich nochmal auf in 10 verschiedene Zuständigkeitsbereiche, sag ich mal. Dann hast du Aachen, dann hast du Bremen, dann hast du München, dann hast du Köln. Ne? Jeder hat sein eigenes Ligabüro, sag ich mal. Aber jetzt bei uns in der Grenzlandliga, nur Kreis Aachen rum, sind wir knapp 500 Mannschaften. Also okay, komplett. Mit C, B, A, B, Z, B, Z, O Liga. Köln, da fällt mir ein. Ich habe mich gestern mit irgendwem unterhalten. Ich kenne mich ja, du bist Fußball, Alemannia Aachen heißt der Verein, ne? Ja. Und darum kenne ich mich auch mit Fußball nicht aus. Wenn ich es wäre, wenn ich es könnte, dann würde ich nicht Aachen-Fan sein wahrscheinlich. Ja, aber hilf mir mal. Das ist jetzt, glaube ich, auch ein Ballermann-Lied geworden. Es gibt in Köln einen Spieler. Anthony Modest. Danke! danke. Wie heißt der Spieler? Anthony Modest. Wer kommt zum Training? Overdressed. Anthony Modest. Ja, genau. Ich fand das total lustig. Wenn du die Version suchst, das ist die von, wie heißt der nochmal? Nicht Büffel, sondern Icke Hüftgold. Hüftschwung, ja. Hüftschwung, genau. Icke Hüftschwung. Icke Hüftgold, ne? Genau. Ja. Der hat sich jetzt auch gerade mit Willi Herren in der Wolle, habe ich irgendwie gesehen. Weil Willi Herren hat irgendwie ein Kinderlied umgemünzt und das hat er jetzt auch wieder irgendeinem Ballermann-Star. Der Icke Hüftgold ist der Produzent, glaube ich, von Willi Herren. Und der Icke Hüftgold hat das aber noch irgendwem anders ergeben. Also ich kenne das ja auch. Also ich bin ja mal 2002 bin ich ja mal nach Mallorca geflogen. Ich habe ja tierische Angst vorm Fliegen. Da war es schon immer so, den ein oder anderen Ballermann-Hit gibt es auch von anderen Interpreten. Das ist jetzt bei dem aktuellen Hit von Willi Herren auch noch so. Ja, und dieser Kölner Spieler, Icke Hüftgold, Ja, ich kenne die Melodie aber mit einem anderen Text. Ich habe gestern überlegt, du weißt es auch nicht, wie das war, ne? Nee, ich komme auch nicht drauf. Aber das hast du halt bei den Ballermann-Liedern alle. Ne? Da ist ja nichts eigen von komponiert. Die Melodie, die ist immer von irgendeinem anderen Lied. Ist halt ein Ausschlag. Ja, weil die Melodie kennt jeder. Woher sie kennt, ist ja nun auch egal. Aber die kennt halt jeder und kann im Endeffekt direkt mitsingen. Nur noch mit 3 Promille. Ne, Klaus, du musst Ecke Hüftgold und wie heißt der Spieler? Anthony Modest. Modest, irgendwas mit Modest, das findest du schon beim Googlen. Ecke Hüftgold. Ja, also ich fand das total geil, ich fand das super. Also ich war, ja, 2002 war ich auf Mallorca, da war gerade innen als Ballermann-Hit ein Rudi Völler, es gab nur einen Rudi Völler. Oh, schon lange her. Ein Rudi Völler. Ja, das war so. War ich denn da? Ich glaube 2011. 2010 oder 2011 waren wir da. Du warst auch auf Malle? Ja. Ich bin mit meiner Frau, meiner Mutter und meinem besten Kumpel dahin gefahren. Und wir hatten unheimlich viel Spaß. Also man konnte vom Hotelbalkon aus direkt in den Bierkönig reingucken. Es war unheimlich toll. Ich müsste jetzt ja eigentlich mal spoilern, was 2002 auf Mallorca schon abgegangen ist, wie Deutschland verarscht wird. Ich weiß nicht, ist dir das auch so vorgekommen? Also diese besoffenen Deutschen mit ihren selbst bedruckten T-Shirts, ja, die gibt's, aber das ist nicht nicht großartig übertrieben, oder? Nein, wir haben es ja selbst mitbekommen. Das ist ganz einfach. RTL und keine Ahnung, wie die ganzen Konsorten heißen, die da die Filmchen drehen. Die kommen da hin, geben die ein paar Dollar in der Hand, so ungefähr. Ne? So danke, hier, also, danke. Hast du 200 danke. Euro. Ne? Und, also bei mir war es so, ich habe zu jener Zeit 2002 noch als Discjockey gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, Klaus, bitte googeln. Es gab eine Partyreihen-Diskothekenkette namens Pflaumenbaum. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Also in Göttingen gibt es die nicht mehr, da habe ich gearbeitet. Und das Pendant dazu ist Alpenmax, kennt vielleicht der ein oder andere. Und ich habe im Pflaumenbaum gearbeitet und der Pflaumenbaum ist halt so ein Party-Ballermann-Gedönse. Und der Freund von der Betriebsleiterin, der war so ein kleiner, ich sag mal, Ballermann-Star. Der hatte auch irgendwie so eine geklaute Melodie, ne? Ja, genau, sind ja zum größten Teil konnte alle jeder, Partylieder. Ich weiß gar nicht, wie er hieß damals, Mark L., Marcel, also er hieß Marcel und Mark L., so hieß auf Mallorca, wie das Ding hieß, weiß ich gar nicht. Und er sagte, Mensch, Hatti, komm, hier, du hast das Wochenende frei und hast auch Urlaub, willst du mit nach Mallorca? Ich sage so, ich habe Angst vorm Fliegen, ach egal. So, er und der Bruder von seiner Freundin, die haben die ganze Nacht da im Pflaumenbaum gearbeitet, an der Theke. Und ich hatte Discjockey frei, ich war da und habe den ganzen Abend gesoffen. Und da haben die nur gesagt, benimm dich beim Check-in, sonst kommst du nicht in den Flieger. Ja, das mussten wir auch feststellen. Ja, und versuch mal nüchtern zu spielen, das ist gar nicht so einfach, Alter. Ich hatte richtig eine Laterne, weil ich habe echt Flugangst und bin wir sind von Paderborn geflogen. Durchs Check-in bin ich durchgekommen, Check-in, und dann wusste ich, so, jetzt kommst du ja nicht mehr raus, die Nummer ist durch. Ich bin überhaupt kein Whisky-Trinker und bin dann gleich da an Tresen ran. Ich sag, ein Cola Whisky. Es war 5:30 Uhr morgens, wohlgemerkt. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall nach Mallorca geflogen und wir sind dort wir sind Sonntag morgens angekommen. Muss mich hier jemand korrigieren in den Kommentaren, aber ich meine, es war der Sonntag, das war Endspiel Deutschland gegen Brasilien. Und Deutschland hat, glaube ich, 2002, es war WM, Fußball-WM, und Deutschland, ne, passt doch, ne, 2-2 war das, und Deutschland hat gegen Brasilien verloren. Brasilien ist Weltmeister geworden. So, und da ist nämlich genau das, was du gerade erzählt hast, genau das passiert. Die ganzen Fernsehsender sind dann zu diesen Deutschen hingegangen, die haben denen kein Geld gegeben, die haben denen einfach ein paar billige Bier hergegeben hier irgendwie. Jetzt hätte ich bald gesagt Paderborner oder Binding, an den Binding greife ich dich ja wieder an, ne? Ja, irgendein billig Bier gegeben und ein Eimer Sangria und jetzt tut mal so, als wenn ihr völlig down seid und so. Und dann haben die da irgendwie gespielt, du. Scheiß Brasilien. schön. Alter, und ich stand daneben und hab so gedacht, so, Leute, nein, das kann nicht wahr sein. Und das kriegst du dann verkauft. Und dann war ich an diesem berühmten Ballermann 6, die heißen ja alle Balenario. Balenario. Ich habe sie ganz vorsichtig als Currywurst- oder Bratwurstbuden benannt. Das sind ja eigentlich so in Aluminium gehauene, wie gesagt, wie so ein Wohnwagen ist das, ne? Ja, so kann man das sagen. Also ich war am Anfang erstmal tierisch enttäuscht, ne, weil ich habe mir das anders vorgestellt, wo ich da angekommen bin. Ne. Aber wie gesagt, mittlerweile haben sich die Zeiten da auch wirklich sehr, sehr geändert. Also ich war da, ich kannte es vorher nicht. Ich hatte das auch nur, wie du eben sagtest, von diesen Erzählungen her, vom Fernsehen, ne, weil man zu zeigen, wenn man gezeigt bekommt, gekannt. Und habe mich auf das Schlimmste eingestellt. Und ganz ehrlich, klar, du hast da mal ein paar Deppen rumlaufen, das ist gar kein Thema. Aber so schlimm fand ich es jetzt nicht. Also, nee, das wollte ich ja gerade sagen. Ballermann 6 oder Balenario 6, wie sie alle sagen, das ist halt einfach so eine Bude, ich sag mal aus Aluminium. Da kannst du, da sind ein paar Stühle, ein paar Tische vor, ne? Genau, da kannst du Gesichtskarussell bestellen. Was ist Gesichtskarussell? Gesichtskarussell ist, die haben noch, kennst du diese, wie heißen diese Tragedinger für die Biere, sag ich mal. Da passen dann so 12 Bier auf einem Roulette drauf und das Ganze mit Sangria gefüllt. Und weil man nach dem zweiten so ganz komisch aussieht, heißt das nur noch Gesichtskarussell. Alles klar. Klaus, wenn du keinen Folgentitel hast, Gesichtskarussell würde ich sehr gut finden für diese Folge, Gesichtskarussell. Aber wie gesagt, ich habe mich dann da an diesen Ballermann 6 oder Balenario hingesetzt. Ja, du kriegst da Bier, du kriegst da Longdrinks irgendwie, du kriegst auch deinen Eimer mit Sangria, aber da war keine Fete, keine Party. Ja, wie du schon sagst, es waren ein paar Deppen am Strand. Klar, gar keine Frage. Und abends ist man halt in den Bierkönig gegangen. Doch, Bierkönig. Der ist, ich glaube, der ist heutzutage mittlerweile, glaube ich, überdacht, ne? Ja, der ist, die waren damals schon dran, weil es darf ja ab einer bestimmten Zeit darf ja nur noch in geschlossenen Räumen Musik gemacht werden. Und komplett offen. Wie hieß dieses andere große Ding da am Megapark. Megapark, genau. Im Megapark haben wir nämlich das Endspiel gesehen, Deutschland-Brasilien, genau, Megapark. Das ist, glaube ich, auch jetzt mittlerweile überdacht. Ja, das war immer mittlerweile, also seitdem ich das kenne. Ja, aber damals war es, glaube ich, noch offen. Auf jeden Fall, ich glaube, im Megapark haben wir damals auf Mallorca haben wir dieses das Spiel gesehen. Und wir haben, gab es das bei euch auch noch? Zylinder trinken? Kennst du das? Zylinder? Zylinder? Sind das diese 5-Liter-Dinger da? Diese? Ja, genau. Das sind diese. Okay, aber uns heißt das Tower. Ja, aber das haben wir damals da getrunken. Und bevor das Spiel anfing, wir haben ja nur Bacardi Cola und Gin Tonic getrunken, beziehungsweise es hat so geschmeckt, als ob. Also es war nicht da drinne. Das weiß ich genau, weil ich gesehen habe, was wir da reingemacht haben. Da stand nicht Bacardi oder Gin drauf irgendwie. Es hat so geschmeckt. Das sind so, also wer noch nicht da war auf Mallorca, man muss sich vorstellen, das sind so, hilf mir, 1,5-2 Meter hohe HT-Rohre, so nenne ich es einfach mal. Ja. Und unten ist ein Zapfhahn dran und das sind 5 Liter dann halt Mische, Bacardi Cola oder Gin Tonic. Und dann kriegst du halt dementsprechend deine Longdrinkgläser dazu. Und bevor das Spiel anfing, haben wir erstmal mit 3 Leuten 5 Liter Bacardi Cola weggelascht. Ja, das kannst du auch so machen wie wir. Wir haben uns da nicht für diese Zylinder oder für diese Tower entschieden, sondern wir haben uns für Kübel entschieden. Und zwar hatten die im Bierkönig 10 Liter, ich sag mal so ein 10 Liter Blumentopf mit Wodka Lemon voll. Unheimlich lustig. Ach nee, stimmt, Wodka Lemon, nicht Gin Tonic war es. Genau, Wodka Lemon. Ja, während des Spiels haben wir dann genau Wodka Lemon 5 Liter. Das heißt also, ich habe in 3 Stunden haben wir 10 Liter, obwohl dann wie das Spiel begann, ja, da war es dann wirklich Ballermann-like. Da kamen dann irgendwelche Typen an, irgendwelche Mädels, du hast dich da mit Leuten, dann hast du auch irgendwie mal was abgegeben. Ich meine, wenn du 5 Liter hast, das hat nichts gekostet. Das waren 25 Euro oder so, haben 5 Liter gekostet. Das war ein Witz. Ja, habe ich auch gesagt. Alle haben gesagt, boah, der Ballermann ist so teuer. Und wenn ich jetzt zum Megapark gehe und runter in die haben ja dieses offene Ding, wie du eben sagtest, und abends haben die ja dieses Zue-Ding, was unterirdisch ist. Klar, dann bezahle ich für einen Wodka Lemon auch zwischen 5 und 6 Euro. Wenn ich jetzt aber zum Bierkönig gehe, der abends auch noch die gleiche Stimmung hat, Die haben sowieso alle 2 Stunden eine Happy Hour, wo ich das zur Hälfte des Preises kriege und dann kriege ich einen Liter Wodka Lemon für 5 Euro. So, ganz ehrlich, also damals, wo wir da waren, da waren 10 Euro, aber selbst 10 Euro. Nee, also 2002, wir haben immer nur Tower bestellt und so. Ja, gut, ich hatte keine Freunde, die hatten alle keine Mädels und so. Ich erzähle jetzt auch keine Details. Du hast das im Tower gehabt, da waren irgendwelche Mädels und was weiß ich, die waren eh dun und besoffen, die waren dann mal, da hat's dann mal eben 3, 4 Mädels bei dir am Tisch und so. Alles gut. Dann bist du an den Strand gegangen und dann musstest du gucken, dass du immer den Suchscheinwerfer von der Polizei ausgewichen bist und alles war gut. Nee, aber, also ist nicht teuer, das macht schon unheimlich Spaß. Ich meine, das hat nichts mit Urlaub zu tun. Ich würde auch nie wieder eine ganze Woche dahin fahren. Ja, also wie gesagt, ich war 6 Tage da. Ich war natürlich auch, wie heißt es, Oberbayern? Genau, Oberbayern gibt es ja auch noch, genau. Ja, und die Diskotheken, die kriege ich nicht mal auf den Schirm. Nee, da waren wir auch nie. Also wir waren mal kurz im Oberbayern im Megapark drin, aber. Ich war in den Diskotheken, weil, jetzt muss ich ein bisschen trommeln. Ich war ja früher über 20 Jahre Discjockey und es gab immer das DJ-Meeting im Tarmcenter Bochum. Klaus, google mal Tarmcenter Bochum. Da gab es immer das DJ-Meeting und ich habe unter anderem DJ Sammy kennengelernt. Der damals dann Produzent war von Luna und mittlerweile, ich glaube, also die haben glaube ich auch ein Kind zusammen, also Luna und Sammy und keine Ahnung. So, und der hatte mir damals irgendwie, warum auch immer, hatte der mir seine Handynummer gegeben. Ich meine 2002, ich hatte schon Handy, glaube ich, auf Mallorca. Und auf jeden Fall habe ich, das war zufällig in der Woche, hat der gerade, ich weiß nicht, hieß das Paradise, die Disco? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich ihm immer. Aber Paradise kann sein. Ich glaube, ist das nicht sogar die Stammdisco, wo eigentlich nur, ich glaube, die einzigste Disco, wo wirklich Mickey Krause auftritt. Nee, Mickey Krause tritt in so einer Riesendisco auf. Die heißt nicht Paradise. Ach, ich krieg's nicht mehr zusammen, die ganzen Diskotheken. Also ich weiß, dass es Paradise auf jeden Fall noch gab, als wir da waren. Ja, Paradise ist eher so diese ganze Disco-Dance-Musik gewesen, so DJ Sammy und diese ganze Techno-Szene. Also waren zwar nie drin, aber... Na, auf jeden Fall irgendwie, ich weiß nicht, habe ich irgendwie telefoniert oder SMS, hatte ich ein Handy, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall habe ich Sammy angerufen oder angeschrieben und ich sagte, Mensch, hier Andy aus Deutschland und er hat sich gefreut, ob der wusste, wer ich war, weiß ich gar nicht, ob der überhaupt wusste, wer ich war. Er sagte nur irgendwie, ja, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Ich sag, das klappt nie. Das klappt nie. Dann sind wir da hingegangen und so. Die beiden haben die haben 15 Euro Eintritt bezahlt und du konntest für 15 Euro Flatrate. Du konntest den ganzen Abend saufen in dem Laden. Und dann rannten da immer irgendwelche Mädels rum und haben immer so kleine Pizzastücken verteilt. Du konntest Pizza essen da, ne? Ja, und dann stand ich da so am Tresen und so. Ich sag, ich stehe auf der Gästeliste. Ja, unter was für einen Namen? Ich sage, ich weiß es nicht. Ich sage, ich heiße Andreas. Ich sage, Sammy hat mich draufgesetzt. Andreas, wo kommst du her aus Deutschland? Ja, sag ja. Ja, steht hier drauf. Andy aus Germany. Das bist dann wohl du. Ich sage, ja, dann bin ich das wohl. Da stand auf der Gästeliste Andy aus Germany. Ich habe mich bei. Der hat das echt geregelt gekriegt. Das war total geil. Aber eigentlich auch schon geil. Ne? So, du stehst auf der Gästeliste, ja. Wie heißt du denn? Ja, keine Ahnung, wie ich da draufstehe. Ich habe das ja nicht für ernst genommen. Der, weißt du, der sagt, ja, schreib dir auf die Gästeliste. Ja, ist klar. Ich hatte Geld damit und so. Und das war ja auch so, also Geld habe ich auf Mallorca. Also ich habe immer, also wir wussten, es hat, wie hieß denn diese andere Disco? Verdammt nochmal. Rio Palace? Heißt das? Hieß das Rio Palace? Rio Palace, genau. Rio Palace, da waren wir nämlich auch drin. Da war Mickey Krause, den habe ich nämlich auch gesehen. Rio Palace war das, glaube ich. Das ist ein Riesending. Nee, auf jeden Fall, ich glaube Paradise hieß es, auf jeden Fall ich da rein und so und da hat er da aufgelegt und Luna, die man ja alle kennt, Bailando, die hat da vorne getanzt als Go-Go-Girl. Ich wusste ja, wer sie ist, wie sie aussieht und so. Ja, ich bin dann dahin und so, sie hat mich erkannt, Andy, hallo, bla bla bla und dann hat er da 2 Stunden aufgelegt. Ja, und dann habe ich da irgendwie gefeiert und meine Kumpels, die waren dann halt irgendwie weg am Start da mit irgendwelchen Mädels. Ja, und ich war dann irgendwie, da gab es so einen VIP-Bereich. Ich war dann da halt irgendwie mit DJ Sammy und diesen ganzen, die ganzen Techno-DJs da, die auf Mallorca aufgelegt haben, uninteressant. Auf jeden Fall, ich habe damals 2002 mit DJ Sammy und Luna im VIP-Bereich im Paradise irgendwann mal eingetrunken. Ja, war eine schöne Zeit, Mallorca. Also möchte ich nicht missen. War schön. Ja, das war mal schön da. Also so zum Wochenende hin würde ich da schon mal so ein, zwei Tage würde ich gerne noch mal hinfahren. Aber da ich jetzt da eine ganze Woche noch mal verbringen müsste, nee. Das, zumindest nicht da beim Ballermann, so El Arenal die Ecke. Da gibt es schönere Ecken, wo man dann auch Urlaub machen kann. Das ist kein Witz. Das können wir machen. So Björn, also hier von der Cash-Frequenz, Björn und wir sagen einfach so, pass auf, wir fliegen Freitag von Paderborn abends um 20 Uhr oder 19 Uhr fliegen wir, zack, nach Malle. Dann sind wir 21. Vor allen Dingen die Flüge, die kosten ja noch nicht mal mehr die Welt. Ne, da kommt ja noch bist dazu. Dann bist du 21, 21.30 Uhr auf Malle, checkst im Hotel ein oder buchst irgendwie eine Brücke über den Fluss. Ich weiß nicht, Oder machst du es so wie die Jungs. Das ist auch sehr interessant. Aber zieh dir mal was an, dass ich da... Oh, boah, Entschuldigung. Was auch sehr interessant ist, ist, wenn man nämlich dann am Flughafen ist und man sieht sofort, wer nach Malle fliegt. Sofort. Oder wer gerade, wenn sie aussteigen, wer von Malle kommt. Das ist der Hammer, ey. Und du machst es dann einfach so, wie die meisten bei uns im Flugzeug. Die hatten keinen Koffer dabei. Das Einzige, was die wirklich dabei hatten, war ein Kulturbeutel. Genau. Und für ein Wochenende. Für mehr nicht. Und einfach nur Klamotten, Kombi, mehr hier. Und ein pinkes T-Shirt an, wo ein Schwarz drauf stand, ficken. Ja, so ungefähr, ja, genau. Ja, da kriegt er mal Einblick über Mallorca. Kann der eine oder andere wahrscheinlich auch was drüber erzählen. Ja, was haben wir denn noch zu erzählen? Ich muss dir mal was zu trinken holen. Du musst dir was zu trinken holen. Ja. Ich hatte mir ja John Denver gewünscht. Dann bist du jetzt dran und packst jetzt mal ein Lied auf die Raucherbalkon YouTube-Liste. dann Klaus auch wieder einen Jingle einspielen kann. Ja, tu mal einen. Ja, spiel mal einen Jingle ein. Ich überleg mir was. Ich hab keine Ahnung. Ich kann keinen Jingle einspielen. Wieso hast du keine Ahnung? Keine Ahnung, was für Musik. Was haben wir denn jetzt? Ich habe halt immer so schwer mit Musik auswählen. Irgendein Lied kriegen wir schon. Klaus, such dir doch mal eins aus, wenn du das hörst. Das müssen wir ja sagen. Icke Hüftgold. Das haben wir doch schon. Nee, das haben wir noch nicht drauf. Ach so, wir hatten schon, das hatten wir eben. Da haben wir nur drüber gesprochen. NCD Modest. Ja, ich suche das raus und wir hören uns gleich wieder, wenn Gerard wieder da ist. Dann hol dir mal was zu trinken. Jo. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Gerard ist gestärkt mit einer neuen Flasche Selters. Ist das richtig? Oder? Nein, ich habe mir ein koffeinhaltiges braunes Leitgetränk zugefügt. Ah, Coca-Cola Licht? Leuchtet. Genau, Licht. Genau, die leuchtet im Dunkeln, ja. Und wie du gerade in den Outtakes, ich weiß nicht, was Klaus mit den Outtakes des Raucherbalkons macht, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt, würde mich ja mal interessieren. Hast du mir ja gerade erzählt, du hast dein Trikot gesucht? Mhm. Du hast ein Trikot? Ich habe, eins ist übertrieben, ist untertrieben. Ich habe mindestens 10 hier rumfliegen. Okay, was für eine Farbe hat das? Also meistens haben wir schwarz. Weil man das schwarz anziehen kann. Ne? Also zumindest die alten Trikots. Seitdem wir ja letzte Saison aufgestiegen sind, haben wir uns neue machen lassen aus so einem ganz geilen Stoff. Da schwitzt man nämlich nicht drin. Oder der nimmt das auf, die Zeug. Es riecht halt nicht und man kann halt schön vernünftig damit auch bei diesen Temperaturen echt gut spielen, weil das nicht so am Körper klebt, weißt du, das hasse ich nämlich wie die Pest. Tja. Das ist jetzt gut. Gerard trägt schwarz, weil sie eigentlich immer verlieren. Es erinnert an den Film Wenn die Gondeln Trauer tragen von 1973. Den kenne ich nicht, da war ich noch 11 Jahre lang flüssig. Ja, dann empfehle ich dir doch mal den Film Wenn die Gondeln Trauer tragen von 1973. Besetzung, kennst du keinen von. Vergiss es. Wahrscheinlich eher nicht. Ja, nee. Doch, Donald Sutherland kennst du. Da Ding, ja. Der spielt da auch mit. Woher kennt man denn Donald Sutherland? Also die Fratze kenne ich denn. Donald Sutherland, wo haben wir, wo stecken wir den denn? Der sie. Jetzt, pass auf, Girard. Brüller. Jetzt pass auf, Brüller. Moment, das machen wir jetzt mal live hier im Podcast. ich schicke dir mal einen Link. Jetzt klick mal drauf. Und wenn du dieses Bild siehst von Donald Sutherland, sag mir mit einem Wort, an welchen deutschen Schauspieler oder Comedian dieser Mensch dich erinnert. Guck dir dieses Bild an. Wo haben wir den denn? Moment, der Link kommt hier unten im Chat. Klick da mal drauf. Da kommt er. Jetzt guck da mal drauf und sag mir, wie der aussieht. Das ist doch der Hammer. Ich schreie gerade. Das glaube ich doch gar nicht. Wenn man Internet sich mal öffnet. Achso, ich muss ja den anderen Link nehmen hier. Ja. Also, richtig. Sack, Wikipedia. So, wenn du jetzt noch machen würdest, liebes Internet. Also Donald Sutherland, das Foto von der Wikipedia-Seite von Donald Sutherland. Guckt euch das mal an. Also liebe Hörer, Donald Sutherland auf dem Monte Carlo Television Festival 2013. Er hat die Seite schon mal. Ach Gott, wie heißt der nochmal? Jetzt mal ganz ehrlich, hast du das Bild? Ah, Didi Hallervorden. Danke. Mit Bart. Danke, der sieht aus wie Didi Hallervorden mit Bart. Also Donald Sutherland auf Monte Carlo Television Festival 2013 auf der Wikipedia-Seite von Donald Sutherland. Der sieht aus wie Didi Hallervorden, ist der Hammer, ne? Honig im Kopf. Ja, ich habe Bilder im Kopf. Aber Donald Sutherland, wer jetzt kein Internet hat, woher kennt man Donald Sutherland? Der hat so viel Film. Wer jetzt kein Internet hat, wird diese Folge auch nie hören. Ja, was kann man euch anbieten? Tribute von Panem kann man euch anbieten. Habe ich nicht gesehen, weiß ich. Spielt ihr denn da? Keine Ahnung, aber 2006 würde mich interessieren. Es gibt einen Film, der heißt Bierfest. Was stimmt denn da nicht? Auch nicht schlecht, Bierfest. Das Bierfest, ja. Ja, egal. Donald Sutherland ist eigentlich Dieter Hallervorden. Wir haben es gerade herausgefunden auf dem Raucherbalkon. Weltstar. Mhm. Obwohl, es sind viele Filme, die man kennt. Outbreak, Instinct, Space Cowboys. Space Cowboys? Nee, nicht Space Cowboys kenne ich nicht. Ich kenne nur Spaceballs, genau das war's. Wir durchkämmen einmal die Wüste. Ja, die geilste Szene aus dem ganzen Film. Spaceballs müssen wir nochmal gucken. Klaus, such mal Spaceballs raus. Alle müssen Spaceballs gucken. Gibt's bestimmt bei YouTube. Spaceballs ist krass. Mein Name ist Waldi Waldemar. Ich bin ein Möter, halb Mensch, halb Köter. Das ist einfach. Und mein Name ist Lord Helmchen. Lord Helmchen ist das Geilste. Hey. Spaceballs, oh, war das geil. Ich hab auch irgendwie, worüber haben wir uns drüber gesprochen? Ich glaube, das ist George Clooney. Bringing Out the Death. Kennst du den Film? Nee. Der sagt mir jetzt nichts. Erzähl mal was. George Clooney. Der Einzige, den ich mit George Clooney kenne, jetzt so, ja, From Dusk Till Dawn fällt mir als erstes ein. Und Ocean's 11. Ja, Bringing Out the Death. Nicolas Cage. Entschuldigung, Nicolas Cage. Der fährt irgendwie ein Nicolas Cage, der fährt einen Rettungswagen. Ja, das ist eigentlich, also Bringing Out the Death ist eigentlich ein Film, den jener Rettungssanitäter oder Assistent oder Notfallsanitäter gesehen haben sollte. Also habe ich schon mal in der Vorschau gesehen, dass es den Film gibt. Jetzt wurde das mit dem Rettungswagen, Kann ich nur empfehlen. Bringing Out the Death, ganz großartig. Ich weiß noch nicht gerade, wie der heißt. Der hat doch auch diesen Film gespielt, da spielt er diesen Feuerwehrmann, der beim 11. September da unter den Trümmern begraben worden ist, der Nicolas Cage. Weißt du nicht mehr, wie der hieß? Der ist auch unheimlich gut. Ein paar gute Filme hat der Junge ja schon gemacht. Nicolas Cage Feuerwehrmann, gehen wir mal ein. World Trade Center Film? Ja, wenn das, ich glaube, der kann auch sein, dass der World Trade Center hieß, ja. Okay. Wie war das jetzt bei dir eigentlich? Du bist jetzt was, Netflix oder Amazon Prime-Kunde? Gar nichts von beiden momentan. Ich habe mir noch mal diese, ich habe es mir noch mal angetan, diese 30 Tage kostenlos gehabt. Ja, genau. Aber ich komme einfach auch nicht dazu. Da sind so ein paar interessante Sachen dabei, ja. Amazon hat so, ne? Genau, Amazon hatte ich ja. Und okay. Netflix, ja, weiß ich nicht. Ich komme auch einfach zu wenig dafür zu gucken. Also, und eins, was jetzt feststehen wird, ist, dass ich mir jetzt auf jeden Fall, sobald die Kündigung rausgehen kann, Sky kündigen werde. Weil ich halt so wenig gucke, dass sich das mittlerweile dann auch nicht mehr großartig rentiert. Und dann werde ich mir vielleicht so einen Netflix-Account schießen. Nochmal mal gucken. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn ich bei uns im Rettungsdienst auf Rettungswache bin, die hatten ja auch einen Sky-Account, mittlerweile ist der auch weg. Sky ist doch echt absolute Grütze und Schrott. Das ist doch nur interessant für die Leute, die Fußball gucken wollen oder Formel 1 gucken wollen. Also film- und serienmäßig ist das doch ganz großer Schrott, oder? Ja, das Problem ist halt, dass sich ziemlich viel wiederholt. Ne? Du hast halt Milliarden von Sendern, aber irgendwie kommt auf allen Sendern das Gleiche, halt nur Zeit verschoben. Mittlerweile. Und dann rentiert sich das für mich nicht mehr. Dafür, dass ich dann alle zwei Wochen oder alle drei Wochen mal eine Zusammenfassung von der Bundesliga gucke oder was, nee, das Geld kann ich mir sparen. Und dann lieber so ein Netflix-Account für die, keine Ahnung, für die 8 Euro oder was, das sind geschossen. Oder 10 von mir aus auch. Nö, für zwei Quellen gleichzeitig. Ja, das reicht hier vollkommen. Na gut, die Frage ist natürlich, was interessiert dich, was guckst du? Ja, da muss ich wirklich mich reinfinden. Ich bin nicht großartig ein Seriengucker, ne? Das ist deswegen würde ich mir auch immer so einen Test-Account holen. Ne? War ich auch nie. Also klar, man hat immer früher Navy CIS und so geguckt, man ist ja eigentlich ein Seriengucker gewesen. Aber ich habe mir auch nie Gedanken gemacht, die wievielte Staffel ist das, die wievielte Folge. Ich hab's geguckt und dann war gut. Ah. Genau. Und seitdem ich Netflix und Amazon nutze, sehe ich das von einer ganz anderen Seite. Und ich habe festgestellt, es gibt Serien, die sind richtig gut und richtig geil. Also wir nehmen mal so die Vorzeigeserie, wo alle drüber reden, Breaking Bad. Die muss man gesehen haben. Breaking Bad muss man gesehen haben. Lief, ich weiß nicht, Vox RTL 2, da frage ich mich ganz ernsthaft so, warum? Weil, guck mal rein bei uns so, 7:45 abends die Woche über, RTL Sat 1, da laufen solche Sachen wie Blacklist, CSI New York, CSI Mainz, CSI Aachen, CSI, keine Ahnung, weißt du, Wanne Eickel. Ja, CSI Wanne Eickel, weißt du, die laufen so um 7:45 so, aber abends 23 Uhr auf Vox Breaking Bad, das guckt doch kein Mensch. Nee, das ist das Problem, dass viele Sachen erst abends laufen. Ist doch auch klar, dass dann solche Serien abgesetzt werden oder so. Da gucke ich diese Serie dann bei Netflix oder bei Amazon und sage, was für eine verdammt geile Serie. Und wer meinen Podcast, meine Hörspitzen hört oder so, ich habe Serien entdeckt, wo ich gesagt habe so, boah, sind die geil. Also ich weiß noch nicht mal, ob Dexter im normalen öffentlichen Fernsehen irgendwie RTL oder Vox irgendwo liefert. Doch, ich glaube RTL 2, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, what the fuck? Also Dexter ist so geil, die Serie, das ist der Oberkracher. Und aber du hast halt das Problem im freien TV, was du wirklich hast, ist, dass du, wie du gerade sagtest, sie kommen so spät, ne? Ich habe hier, wie du gerade sagtest, Blacklist, habe ich mich tot dran geguckt. Ganz ehrlich, Blacklist fand ich mega geil, die Serie. Ne? Aber konnte ich halt nicht, wirklich, die meisten Folgen sind mir flöten gegangen, weil er dann abends erst um 23 Uhr oder sowas kommt, wo ich dann sage so, nee, Leute, sorry, da muss ich schlafen. Ja, aber Blacklist kam noch früher. Also Blacklist ja, kam auch teilweise geguckt. Mal dann erst um 22.15 Uhr und so weiter und dann ist mir dann alles zu spät teilweise, vor allen Dingen während der Woche. Und man verpasst, oder man hat mal abends was vor und dann verpasst man die Folge und dann stehst du schon wieder blöd da und kannst nichts nachgucken. Und das ist halt so ein bisschen, was mich nörselt an dem normalen Fernsehen. Ja, wie gesagt, also ich habe dann immer mal geguckt oder google dann immer mal und so und habe halt ganz oft gesehen, dass die Serien stellenweise echt im Fernsehen liefen und sage immer so, ich habe da nie in meinem Leben was vorher von gehört. Und ich habe echt bei, also ich habe Serien gesehen, also wer meine Hörspitzenfolgen hört, der weiß ja, was ich gucke oder so. Also ich habe jetzt ja angefangen, irgendwie haben ja alle aufgeschrien am Wochenende zu Pfingsten. Sherlock läuft 4. Staffel irgendwie im Fernsehen. Da ich irgendwie auf ARD oder was, glaube ich. Habe ich ARD oder ZDF? Ja, habe ich auch gesehen. Also ich habe dann daraufhin angefangen, Sherlock zu gucken. Ich habe die erste Staffel durch. Ist auch relativ einfach, weil die erste Staffel hat nur 3 Folgen, weil Sherlock also. Geht nämlich 90 Minuten. Deswegen, ich habe dann aber, also es ist gut, es ist wirklich gut zu gucken, aber ich habe für mich festgestellt, es macht nichts, wenn ich das 2 Monate nicht gucke. Ich verliere den Anhang nicht und deswegen habe ich gesagt, nee, ich möchte eine Serie jetzt haben, wo ich immer so meine klassischen 40, 45 Minuten habe, die ich gucken möchte. Ja. Und wenn ich gar nichts habe, dann gucke ich eine neue Folge Sherlock. Also Sherlock ist echt gut, aber dass ich jetzt da, ich glaube, es sind momentan, also bei Netflix 13 Folgen, also die ersten 3 Staffeln. Und ich habe jetzt mir angetan, ja, ist nichts für schwache Nerven, passt zum Face of Death Podcast, ich gucke mir gerade Hannibal an. Oh ja, Hannibal. Ja, und Hannibal, wer es sich zurückerinnert an die 90er, Hannibal Lecter, Schweigende Lämmer, ja. Ganz große Empfehlung, es werden also in der Serie Lungen, Nierchen und Leber gegessen. Ja, es ist harte Nummer. Ja, es ist 17.25 Uhr, ich habe es angedroht, ich werde Gérard so lange beschäftigen. Ich möchte, dass Gérard jetzt sich noch ein bisschen frisch macht, sich in sein Wenn die Gondel Trauer tragen Trikot schwingt und dann einfach, ja, sich zum Ligaspiel beginnt und ich glaube, euch ist egal, ob er verliert, oder? Nein, oder ist wir möchten der, ist gerne der aufsteigen. Ach, steigt er in die erste Liga auf? Wir hätten zumindest die Möglichkeit, sagen wir mal so. Es gibt da noch eine Zwischenliga, wo die dann erstmal starten muss. Also wir spielen jetzt bei uns, ist das höchste BZO. Wobei Bundesliga ist wieder ein anderer Verband. Also ist bei uns in unserem Kreis erstmal die BZO das höchste. Wir spielen jetzt Bezirksliga. Ist zu vergleichen mit zweiter Bundesliga, sag ich mal, in unserem Kreisen hin. Wir sind momentan Dritter, aber es ist momentan spannend. Der hinter uns hat einen Punkt Rückstand und der vor uns, der Erste, hat einen Punkt Vorsprung vor uns und gegen die müssen wir heute. Könnte also interessant werden. Ja, dann drücken wir alle mal die Daumen und ja, schaut einfach mal in die Shownotes. Wenn ihr an der Night of the Pots teilnehmen möchtet, meldet euch. Wir brauchen unbedingt noch Plätze, die besetzt werden möchten. Wenn ihr daran teilnehmt, bis zum 8.7. schickt uns eure Audiokommentare oder eure Intros und ja, ansonsten lasst euch doch mal abends auf dem Raucherbalkon sehen. Sonst wird es wirklich so laufen, wie ich es befürchtet habe, dass dieser Raucherbalkon ausstirbt und das wäre schade. Und von meiner Stelle sage ich mal Tschüss und das letzte Wort hat der Gérard. Ja, dann freue ich mich, dass wir wieder eine neue Folge aufgenommen haben hier, um mal zu zeigen, dass wir doch noch da sind und hoffe, dass sich hier vielleicht mal der ein oder andere wieder einfindet und sagt dann auch mal auf wieder Tschüss.